noch weit? Nein, Kinder, wir sind gleich da. Das ist bestimmt das größte Haus auf der ganzen Welt. Da, seht den Gang entlang. Er geht unendlich weit. Wenn ihr ihn 100 Jahre lang weitergehen würdet, bis ihr ganz alt seid, wärt ihr doch nur ein ganz kleines Stück weit gekommen. Weil er immer weitergeht und kein Ende hat. Das ist aber weit. Da, seht nach oben, wie viele Stockwerke es nach oben weitergeht. Und nach unten. Es ist überall hin genauso weit. Was sind das für Räder, Mami, überall? Was machen die Menschen in den Rädern? Sie drehen sie. Das ist es, wofür sie da sind. Sie müssen die Räder drehen, damit alles angetrieben wird und immer in Bewegung bleibt. Seht ihr? Die Räder greifen alle ineinander. Ein paar sind leer. Die beiden hier sind für euch. Deshalb sind wir hier. Deshalb habe ich euch verkauft. Komm schnell, das hier ist dein Schatz. Schnell. Kletter rein. Hier durch die kleine Gittertür. Die Tür ist sehr klein, Mami. Mach dich dünn, dann passt du durch. Ja, gut so. Bist du drin? Ja, Mami. Warte, dann drücke ich jetzt die Tür zu, bis sie einrastet. So, jetzt kannst du anfangen zu treten. Es geht schwer, Mami. Es ist rostig, du musst dich anstrengen. Es ist ein kleines Rad. Du musst schnell treten. Ja, Mami. Komm, Kleines, dein Rad ist dort drüben. Ihr könnt euch sehen und euch zuwinken. Können wir miteinander reden? Ihr werdet euch nicht hören können bei dem Lärm. Komm, schnell, kletter rein. Hier, durch die Gittertür. Ja, Mami. Zieh die Beine ein. So, ich drücke zu. Wir gehen die Türchen wieder auf, Mami. Sie gehen nicht mehr auf. Wozu auf? Du wächst ja noch. Du würdest ohnehin bald nicht mehr hindurchpassen. Los, fang an zu treten. Du musst treten, sonst wirst du bestraft. Au! Siehst du? Wie viel hast du für uns bekommen, Mami? Nicht genug. Menschen bekommen nie genug. Ziemlich spät. Mein Kaffee ist auch schon fadenkalt. Kellner! Kellner, mein Kaffee! Ich hatte einen schrecklichen Traum. Das passiert mir auch häufig. Ich habe geträumt, meine Kinder waren verschwunden. Ich habe nach ihnen gerufen und ich hatte das Gefühl, sie haben mich gehört, aber es war nur ein Gefühl. Es kam keine Antwort. Ich war allein in der Wohnung. Ihr Zimmer war leer. Erst dachte ich, sie seien in der Schule, aber ihre Schultaschen lagen da, wo sie immer lagen. Und dann? Und dann? Dann habe ich sie entdeckt. Auf einem Foto an der Kühlschranktür. Ich weiß nicht, wie sie da hineingekommen sind. Hinein? In das Foto? Ein Foto. Ein altes Haus im Hintergrund. Davor meine Kinder mit ängstlichen, verzerrten Gesichtern. Ich habe gesehen, dass sie um Hilfe rufen. Wie viele haben Sie denn? Kinder? Ich habe gar keine. Es ist nur seltsam. Kellner, mein Kaffee. Er ist schon fade und kalt. Was haben Sie denn? In meinem schwimmen Staubflusen und Haare. Als würde er schon ewig hier stehen. Das ist ja eklig. Kellner, zwei neue Kaffee. Aber hopp! Halt, wo wollen Sie denn hin? Kellner! Kellner! Ich hatte doch Huhn bestellt. Ich sagte ausdrücklich, ich möchte Huhn. Sagte ich. Nicht wahr? Sagte ich doch. Sagten Sie. Sie sagten es. Ich habe es gehört. Die Dame auch. Das ist doch kein Huhn. Nein, das ist kein Huhn. Was ist denn das zum Teufel? Was ist das nur? Er reagiert nicht. Er antwortet nicht. Kellner! Ich hasse es, wenn Sie so tun, als würden Sie einen nicht sehen. Jetzt schließt er die Bar. Hey, hier sitzen noch Gäste. Unglaublich. Es ist schon sehr spät. Wir drei sind sicher die letzten Gäste hier im Speisewagen. Ich fahre sonst nicht mit diesem Zug, aber ich muss dringend nach Hellington. Geht mir genauso. Ich muss zu einer Beerdigung. Eine gute Freundin. Eine sehr gute Freundin. Ein tragischer Fall. Sie ist tot. Mit dem Wagen verunglückt. Glaube ich. Wie schrecklich. Ja, nicht? Schrecklich. Ich muss auch morgen früh dort sein. Sonst würde ich nicht über diese Strecke fahren. Sie hat einen schlechten Ruf. Was ist denn das für ein Geräusch? Sicher bekommen wir bald frischen Kaffee. Wir müssen nur warten. Ich habe Verpflichtung. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Gesellschaftlich verantwortungsvoll. Jeder hat seine Aufgabe. Das ist doch kein Hund, verdammt. Was ist denn das? Freddy, haben Sie einen Moment? Den ganzen Abend. Ich freue mich schon drauf. Das geht heute nicht. Wieder nicht? Aber du hattest doch versprochen. Nicht so laut. Wir müssen das mal in Ruhe besprechen. Da wird es einige Veränderungen geben müssen. Es kann nicht mehr so sein wie bisher. Das wirst du sicher verstehen. Was meinst du? Wir sind alle nicht mehr dieselben, Freddy. Aber... Haben Sie einen Moment? Dann kommen Sie bitte in mein Büro. Ich möchte Ihnen jemand vorstellen. Ich heiße Freddy. Robert. Freut mich. Mein Name ist Milton. In letzter Zeit geschehen so viele entsetzliche Dinge, finden Sie nicht? Und wir nehmen alles einfach so hin. Als wäre alles ganz selbstverständlich. Man sollte nicht einfach alles so hinnehmen. Dieses Geräusch. Es wird lauter, oder? Es ist ein Rad, oder? Dieses Geräusch? Es klingt zumindest so. Als ob ein Rad ungleichmäßig liefe. Vielleicht Materialermüdung. Vielleicht sollten wir jemandem Bescheid sagen. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Das ist ein Rad. Es ist ein Gleis. Gerade eben. Es läuft neben dem Gleis, oder? Wir sollten jemandem Bescheid sagen. Hilfe! Ist denn hier niemand? Hilfe! Freddy, das ist Jezebel, Ihre neue Hilfskraft. Sie wird Ihnen von heute an zur Hand gehen. Hallo. Hallo. Ich hoffe, wir werden gute Freundinnen. Wo willst du denn hin, junger Mann? Hier geht es nicht weiter. Ich wollte das Meer sehen. Hier geht es doch zum Meer. Du kannst hier nicht durch. Es ist so gefährlich. Hast du die Schilder nicht gesehen? Aber es ist doch Ebbe. Sieht nur so aus. Es ist verboten, den Strand zu betreten. Du bist wohl nicht von hier. Wie heißt du denn? Milton. Ich heiße Milton. Das Wasser ist trügerisch, Milton. Es gibt keine Ebbe mehr. Es kommt immer näher. Du kreist dich ein. Es jagt dich, als ob es einen eigenen Willen hätte. Einen bösen Willen. Da sind doch noch die Krabben. Die Krabben? Sie sitzen in ihren Löchern unter dem Sand. Sie spüren es. Wenn du darüber gehst, sie spüren es an der Erschütterung. Und plötzlich schnappen sie nach deinen Füßen und ziehen dich in ihr Loch. Sie sind doch klein, die Krabben. Nicht mehr. Sie sind groß geworden. Aber ihre Löcher sind zu klein für Menschen. Das macht ihnen nichts. Sie sind stark. Sie zerren dich durch das Loch, auch wenn du nicht hineinpasst. Du kannst hören, wie deine Knochen knacken. Dann gehe ich lieber wieder. Ich gehe zurück ins Haus. Wo ist denn dein Haus? Dort, gleich hinter dem Strand. Dann lauf schnell hin und baue einen Deich rund um das Haus. Und er muss bis an die Wolken reichen. Hier, nimm deine kleine Schaufel mit und das Eimerchen. Aber ich kann das nicht. Ich bin noch zu klein. Da, das Wasser schon fast bei deinem Haus. Lauf und schaufel. Nein. Nein. Lauf. Lauf. No. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen. Es geht nicht. Ich stecke fest. Das haben wir gleich. Danke. Alles in Ordnung? Ich glaube ja. Und bei Ihnen? Ein paar Schrammen und Prellungen. Nichts Ernstes. Bei mir auch nicht. Ich sehe mich mal um. Was ist denn passiert? Wir sind im Gleis. Hier liegen überall Trümmer. Oh mein Gott! Was haben Sie denn? Hierauf! Kommen Sie hierauf! Was ist da? Kommen Sie! Geben Sie mir Ihre Hand! Was sind das für Lichter? Die Zugbeleuchtung. Ein paar Lampen brennen noch. Wir müssen bei voller Fahrt entgleist sein. Die meisten Waggons sind in Stücke gerissen. Und diese Schatten? Sind das... Ja. Das sind Leichen, verdammt. Es liegt hier alles voller Leichen. Die müssen rausgeschleudert worden sein. Aber warum sind wir nicht... Wir waren die Einzigen, die noch im Speisewagen waren. Wahrscheinlich hat es den Speisewagen nicht so stark getroffen wie die anderen. Oh mein Gott. Da liegt eine Hand mit lackierten Fingernägeln. Was machen Sie? Ich muss nach Überlebenden suchen. Worauf warten Sie? Fassen Sie mit an! Hallo? Hallo? Hier sind wir! Kann uns jemand hören? Ist noch jemand am Leben? Hallo? Hallo? Schließlich bin ich hier, um dir zu helfen. Also, wie wär's, wenn du mir zeigst, wie alles funktioniert? Du sollst mich entlasten, nicht ersetzen, oder? Natürlich, kein Problem. Schickes Kleid. Schöner Lippenstift. Danke. Übrigens, wenn du willst, kann ich dir auch gern ein paar Tipps geben. Ich habe keine Schminktipps von dir nötig. Natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir ist es einfach wichtig, mich ein bisschen zu pflegen. Ich würde sonst auch aussehen wie ein alter Streichkäse. Was meinst du mit auch? Hey, hey, was ist das? Eine Wespe muss reingekommen sein, als ich gelüftet habe. Oh, jag sie weg! Jag sie weg! Ich bin allergisch gegen die Biester! Oh, jag sie weg! Wie spät ist es? Meine Uhr läuft rückwärts. Sie muss irgendwie magnetisiert sein. Meine auch. Seltsam. Aber warum funktionieren die Handys nicht? Vielleicht gibt es hier einfach kein Netz. Es muss eine tote Zone sein. Und nirgends ein Licht. Bis zum Horizont nicht. Keine Ortschaft, kein Haus, gar nichts. Das ist eine abgelegene Gegend. Wir warten doch schon seit Stunden. Das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht, dass niemand kommt. Ach, höchstens eine halbe Stunde. Wo bleiben die Rettungskräfte? Krankenwagen, Hubschrauber? Es muss doch irgendjemand mitbekommen haben, dass der Zug verunglückt ist. Wir können nur warten. Hier sitzen bleiben und warten. Seien Sie froh, dass Sie noch am Leben sind. Was fällt dir ein? Wie kommst du dazu, über Kundenkonditionen zu verhandeln? Das ist immer noch mein Ressort. Du bist nur meine Assistentin. Reg dich doch nicht auf. Was kann ich denn dafür, wenn die Kunden mich anrufen, weil sie lieber mit mir skypen als mit dir? Ja, weil du jeden angerufen hast, um dich einzuschleimen. Ich habe mich nur als deine neue Mitarbeiterin vorgestellt. Und ich habe alle Anfragen an dich weitergegeben. Darüber reden wir noch. Ich muss jetzt zu einem Termin. Wegen des neuen Projekts? Das ist immer noch meine Zuständigkeit. Freddy, reg dich ab. Niemand nimmt dir was weg, okay? Hey, ich kann die E-Mails für dich checken, wenn du noch zum Friseur willst. Vor deinem Termin. Wieso sollte ich noch zum Friseur wollen? Deine Tönung wächst raus. Man sieht schon graue Haare. Machen wir uns nichts vor. Es kommt niemand. Dieses Tal ist vermutlich schwer zu erreichen. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Ich habe nachgedacht. Vielleicht war es ein Anschlag. Ein Terroranschlag? Einer von einer ganzen Serie. Die alle gleichzeitig stattgefunden haben. Überall. Im ganzen Land. Eine Serie von Anschlägen. Das wäre möglich. Sie meinen, dass gleichzeitig mit diesem Unglück... Vielleicht mehrere Flughäfen oder andere öffentliche Orte angegriffen wurden? Hm? Telefonnetze sabotiert wurden? Vielleicht sind auch viele andere Züge verunglückt, zur selben Zeit. Das würde erklären, warum noch niemand hier ist. Einfach, weil so viel passiert ist. Im ganzen Land alles im Ausnahmezustand ist. Vielleicht ist das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen. Es könnte Tage dauern, bis sich alles wieder normalisiert hat. Wenn überhaupt... Tage? Aber... Wenn überhaupt. Also gut. Gehen wir. Warum stehen Sie auf? Milton, wo wollen Sie hin? Erstmal raus aus diesem verdammten Gleisbett. Weg von diesem verdammten Massengrab. Wir klettern die Böschung rauf bis zum Waldrand. Versuchen uns durchzuschlagen. Wohin? Zur nächsten Ansiedlung. Zur nächsten Straße. Aber in welche Richtung denn? Hier gibt es doch gar nichts. Entweder wir folgen den Gleisen... Die führen in dieser Gegend kilometerlang durch Tunnel. Oder wir gehen quer durch den Wald. Bis wir auf einen Weg oder auf eine Straße treffen. Quer durch den Wald? Mitten in der Nacht? Ich bin so müde. Es muss sein, Freddy. Ich bin so müde. Es muss sein. Kommen Sie. Ich bin müde. Einen Schritt vor den anderen. Das gibt's doch nicht. Erst erzählst du mir, das wäre nur ein langweiliges Business-Wochenende voller Konferenzen. Da würde ich mich nur langweilen. Randy. Und dann erfahre ich hintenrum, dass du diese Schlampe mitnimmst. Randy, jetzt beruhig dich doch. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich brauchte doch nur jemanden, der mir ein bisschen die Kunden bezirzt. Jesse ist dafür ideal. So etwas war bisher nie nötig. Ja. Zeiten ändern sich, Freddy. Aber wo wir schon mal dabei sind, ich halte es für besser, wenn wir uns privat nicht mehr sehen. Meine Frau, du verstehst das. Immerhin hast du mir mal versprochen... Oh, ich habe dir nie etwas versprochen. Ich habe dir meine besten Jahre geschenkt. Und dann das Kind, ich hab... Oh Gott! Nicht so dick, bitte. Das war deine Entscheidung. Ich hab dich zu nichts gezwungen. Du wolltest nach oben. Und wir hatten beide unseren Spaß. Und irgendwann ist es zu Ende. Nicht läuft nichts in der Agentur. Verstehen Sie? Ich habe hart dafür gearbeitet, diesen Posten zu bekommen. Und noch härter, um ihn zu behalten. Ich habe alles dafür gegeben. Ich verstehe. Sie wollten mich loswerden. Die junge Schlampe wollte meinen Platz einnehmen. Aber da ist sie an die Falsche geraten. Ah! Was haben Sie denn? Ich bin umgeknickt. Und hier sind überall Dornen. Achten Sie auf die Wurzeln. Das Unterholz wird immer dichter. Kann nicht das Geringste erkennen. Ich kann nicht weiter. Können wir nicht eine Pause machen? Ja, in Ordnung. Robert, warten Sie mal. Wir machen eine Pause. Muss das sein? Freddy kann nicht weiter. Hier. Setzen wir uns einen Moment. Hier, auf den Stamm. Zeigen Sie mal Ihren Fuß. Wir sollten weitergehen. Zumindest, bis wir einen Waldweg oder eine Lichtung erreicht haben. Ein bisschen geschwollen. War sicher nichts Ernstes. Es hat so komisch geknackt. Ein Waldweg oder eine Straße? Es muss hier irgendwo Wege geben. Es muss hier Forstwirtschaft geben. Also muss es Wege geben. Es scheint hier nur den Wald zu geben. Auf allen Seiten. Wir finden hinaus. Wir hätten bei der Unglücksstelle bleiben sollen. Hier findet uns niemand. Wir müssen einfach weitergehen. Wohin weiter? Geradeaus, bis der Wald aufhört. Er hört nicht mehr auf. Oder wir warten, bis es hell wird. Es wird nicht hell. Und es wird immer kälter. Finden Sie nicht auch? Die Kälte kriecht einem die Beine hoch. Psch. Was ist das? Dieses Rascheln? Keiner von uns. Leuchten Sie mal darüber, Robert. Da hat sich etwas bewegt. Das sind nur Äste. Da ist doch etwas hinaufgeklettert. Ich hab's auch gesehen. Wie ein Schatten vor dem Himmel. Dünn und mit vielen Beinen. Unsinn. Jetzt wieder. Da drüben. Sie folgen uns. Wer denn? Sie sind ja verrückt. Man sieht Augen im Unterholz. Der Wald ist undurchdringlich. Dort drüben. Und dort. Und dort auch. Sie beobachten uns. Kann es hier wilde Tiere geben? Ich will jetzt hier raus. Ich will jetzt hier raus. Ich will hier raus! Wo willst du denn hin, Milton? Du kannst jetzt nicht raus. Bleib lieber hier und spiel hier drin. Aber es regnet nicht mehr. Ja, aber der Wind heult und der Himmel ist grau. So grau, dass man nicht mehr sieht, wo er anfängt. Dann darf man nicht hinaus. Weißt du das nicht? Nein. Wenn kein Sonnenstrahl auf den Boden scheint und der Himmel so grau ist, dass man nicht mehr sieht, wo die Hügel aufhören und der Himmel anfängt, dann darf man nicht hinaus. Ist kein Wetter für Menschen. Wir bleiben schön hier drin und rühren uns nicht. Aber da sind doch Menschen. Dort auf den Hügeln. Dort stehen sie und sehen zu uns herüber. Komm da weg. Los. Da ist niemand. Hörst du? Niemand. Aber da sind sie doch. Und jetzt? Jetzt kommen sie hierher. Sie kommen zu uns. Was hast du gemacht? Hast du sie angelockt? Hast du gewunken? Ich habe nur kurz gewunken. Dann kannst du nicht mehr hier bleiben. Geh raus, los! Nein, ich will bei dir bleiben! Das geht nicht mehr, du hast sie angelockt, sie kommen zu dir! Da, hast du deine Jacke. Geh jetzt raus, raus, raus, geh! Und komm nicht mehr zurück, hier ist kein Platz mehr für dich. Meine Großmutter, sie stammte aus Litauen. Meine Familie hatte einmal Landbesitz. ging verloren. Alles ging verloren. Das ist meistens so. Meine Großmutter erzählte mir immer von Ihnen. Von wem? Wen hat sie gemeint? Sie wandern über die Erde. Sie wissen nicht, warum sie das tun. Sie sind hilflos, einsam, schutzbedürftig. Also muss man ihnen helfen? Man kann ihnen nicht helfen. Man kann nicht jedem helfen. Man muss auch an sich selbst denken. Man darf nicht hinsehen. Man muss so tun, als würde man sie nicht wahrnehmen. Wenn man sie anlockt, auf irgendeine Weise, wird man sie nie wieder los. Dann setzen sie sich auf deinen Rücken, krallen sich an dir fest und heulen dir ins Ohr. Was sagen sie, Großmama? Sie wollen bei dir bleiben. Für immer und immer und immer. Weil sie so allein sind. Sie wollen teilhaben an deinem Leben, an dem, was du hast und bist. Und mit der Zeit werden sie immer gemeiner und grausamer. Sie zwingen die Menschen zu schrecklichen Dingen, um ihre Gier und ihre Lust zu befriedigen. Und sie beginnen dich auszusaugen. Sie sitzen auf deinem Rücken und saugen dich aus, bis du ganz alt und schrumpelig bist. Kann sie denn niemand sehen, wenn sie auf meinem Rücken sitzen? Jeder kann sie sehen. Jeder kann sehen, wie sie dich aussaugen. Wird mir dann niemand helfen? Niemand wird dir helfen. Alle werden wegsehen. Jeder ist froh, dass sie nicht auf seinem Rücken sitzen. Da ist ein Weg. Was? Wo? Bildner hat recht, da drüben im Trampelpfad. Endlich. Der muss doch hier rausführen. Er führt aus dem Wald, oder? Kommen Sie. Können Sie auftreten? Es wird schon gehen. Oh, der Fuß. Er knickt immer wieder weg. Scheint gebrochen zu sein. Haben Sie gar keine Schmerzen? Nein. Kommen Sie. Stützen Sie sich auf mich. Robert, leuchten Sie voran. Nicht so schnell. Langsamer Mann. Wir kommen nicht nach. Ich sehe Licht. Da vorne ist Licht. Langsam, verdammt. Wo ist er denn hin? Da vorne steht er. Robert? Haben Sie was entdeckt? Da ist eine Lichtung. Mit einem Haus. Da steht ein Herrenhaus mitten im Wald. Das ist fast völlig überwuchert. Wie sollen wir über den Zaun kommen? Da vorne ist das Tor. Hier lang. Völlig verrostet. Der Garten ist auch völlig verwildert. Wie seit Jahrhunderten unberührt. Brennen Kerzen im Erdgeschoss. Und ich sehe ein Kaminfeuer. Hallo? Ist da jemand? Können Sie uns hören? Bitte lassen Sie uns rein. Wir brauchen Hilfe! Hier herein. Bitte, kommen Sie. Tatsächlich. Ein Kaminfeuer. Oh, das tut gut. Ich bin ganz durchgefroren. Hier ist es warm. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Mitten in der Nacht. Wir wussten wirklich nicht mehr weiter. Wir sind ganz für Sie da. Kommen Sie, Freddy. Ich helfe Ihnen. Entschuldigen Sie? Ja. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns von irgendwoher. Ich habe das Gefühl, Sie müssen Hunger haben nach dem langen Fußmarsch. Bitte, setzen Sie sich. Hier an den großen Tisch. Aber der ist ja gedeckt. Für 3 Personen, als ob Sie uns erwartet hätten. Ich lasse Ihnen gleich etwas zu essen bringen. Ist das Ihr Haus? Leben Sie hier ganz allein? Ich bin hier die Hausdame. Zu Ihrer Verfügung. Ich habe immer noch keine Verbindung. Das liegt an den Bergen. Das Haus liegt zwischen Bergen mit, wie man mir sagte, hohem Eisengehalt. Es gibt hier keinen Empfang. Im ganzen Tal nicht. Aber Sie haben doch sicher einen Festnetzanschluss hier. Wir müssen doch jemanden anrufen, irgendjemanden. Das Zugunglück melden. Tut mir leid. Durch den Kometen sind leider sowohl das Telefon als auch das Stromnetz ausgefallen. Durch welchen Kometen? Davon höre ich zum ersten Mal. Ich auch. Glaube ich. Dort ist er. Sehen Sie ihn nicht? Dort oben. Oh ja. Tatsächlich. Er ist riesig. Aber keine Sorge, wir haben genug Kerzen. Aber es muss doch jemand von dem Zugunglück erfahren. Hier fahren schon lange keine Züge mehr. Sie entschuldigen mich. Ich werde nachsehen, wo das Mädchen mit ihrem Essen bleibt. Bitte, greifen Sie zu. Brot und Wein stehen auf dem Tisch. Danke. Diese Frau. Ich kenne sie. Hallo Jess, schön, dass du Zeit hast. Hey, danke nochmal für die Einladung. Hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ich dachte, wir sollten uns nochmal zusammensetzen und reden. Wir haben ein bisschen auf dem falschen Fuß angefangen. Klar. Möchtest du Wein? Freddy, möchten Sie Wein? Bitte? Was? Das Bouquet ist sehr ansprechend. Bordeaux, würde ich sagen. Nein. Was ist denn? Nehmen Sie das weg! Bordeaux, magst du? Ja, gern. Ich habe auch noch ein paar Häppchen vorbereitet. Ich dachte, wir setzen uns nachher auf die Terrasse. Das ist so ein schöner Abend. Eine tolle Wohnung. Sagenhaft. Es ist sicher nicht leicht, so ein Penthouse zu bekommen. Und auch nicht billig. Kann ich mir denken. Das hättest du auch gern, nicht? So ein Penthouse? So ein Sportwagen? Das sehe ich an deinem neidischen Blick. Freddy. Ich habe einiges getan, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich werde mich von dir nicht einfach rausmobben lassen, verstehst du? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Freddy... Vor mir saß jemand anders auf diesem Posten. Das ist noch gar nicht lange her. Sie hieß Susan. Und ich? Ich wollte ihren Job. Ich wollte alles, was sie hatte. Die Story kenne ich gar nicht. Du hättest dich umhören sollen. Susan merkte, dass sie zu alt war. Sie konnte sich nicht mehr halten. Ich habe ihr den Boss ausgespannt, die Kunden. Ich habe herum erzählt, dass sie es nicht mehr packt, dass sie Fehler macht. Und ich habe die ganze Zeit ihre Freundin gespielt. Wirklich? Sie war ein perfektes Opfer. Ich habe sie langsam und gezielt in eine tiefe Depression getrieben. Ich wusste, ich bekomme ihren Job nur, wenn sie weg ist. Also, ich meine wirklich weg. Was hast du getan? Das ging schneller als erwartet. Es war am Abend des Firmenjubiläums auf dem Dachgarten. Sie hat sich betrunken, Pillen eingeworfen, eine lächerliche Szene hingelegt. Wir alle hätten sie auf dem Gewissen. Wir haben sie ausgelacht. Und dann ist sie vom Dach gesprungen. Oh, Freddy. Hier, nimmst du die Kaviarschnittchen mit drauf? Ich bring dann den Lachs. Ach, ja, klar. Den Hebel drehen und die Tür zur Seite schieben. Ja, gut so. Traumhafte Aussicht von hier. Ich war diesen Sommer noch gar nicht draußen. Warum machst du wieder zu? Ich habe im Frühling nicht aufgepasst. Sie haben da draußen ein riesiges Nest gebaut, direkt unter dem Dach. Oh, das sind Wespen. Ja, und sie mögen es gar nicht, wenn jemand die Terrasse betritt. Freddy, lass mich wieder rein. Ich bin allergisch gegen Wespen. Bitte kommen Sie schnell, es ist etwas Schreckliches passiert. Ich bin noch im Krankenhaus. Sieht nicht gut aus. Anaphylaktischer Schock. Sie wird die Nacht wohl nicht überstehen. Ja, klar kann ich für Sie einspringen auf dieser Konferenz. Nein, ich fahre selbst hin. Und dann würde ich gerne mal ein paar Punkte in Ruhe mit dir besprechen. Ich muss zu einer Beerdigung. Eine Freundin... Sie kommen sicher rechtzeitig hin. Ich fahre sonst nie mit dem Zug. Ich fahre immer mit dem Wagen. Ich habe einen schnellen Wagen. Ich fahre gerne schnell. Vor allem, wenn ich mich gut fühle. Ich fahre schneller und schneller. Als könnte ich fliegen. Was ist passiert? Ist noch nicht ganz klar. Hat die Gewalt über den Wagen verloren. Was ist mit ihrem Auge? Ja, sieht nach einem Stich aus, von einem Insekt. Eine Wespe oder so hat sie mitten ins Auge gestochen. Decken wir sie zu. Tot. Was? Mein Telefon. Immer noch tot. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ich war nur in Gedanken. Wie sie sagte, es wird an diesen Bergen liegen. Rundum. Oder diesem Nordlicht. Ein Komet. Es ist ein Komet. Meine Güte. Was denn? Er ist noch größer geworden. Er füllt fast den ganzen Himmel. Und er leuchtet grün. Hoppla! Ist das dein Ball? Ja. Wohnst du auch hier? Ja. Darf ich meinen Ball wieder haben? Natürlich. Komm und hol ihn dir. Deine Eltern, die sind nicht von hier, oder? Woher stammst du? Weißt du das? Nein. Bist du ganz allein? Mein Papa ist auch hier. Darf ich meinen Ball wieder haben? Ja, natürlich. Hier hast du ihn. Sag mal, wir haben uns doch schon mal irgendwo gesehen. Weißt du, wer ich bin? Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wer du bist. Sag mir, wie du heißt. Alina. Alina. Ich bin Milton. Weißt du, woher wir uns kennen? Es will mir nicht einfallen. Geben Sie mir noch einen Schluck Wein, bitte. Stimmt was nicht? Ich kenne dieses Kind. Von irgendwoher. Es will mir nur nicht einfallen. Die Klumpen schreien schon wieder, Papa. Schreien sie immer so. Es waren mal Menschen wie wir, Alina. Sie sind zu diesen Klumpen zusammengeschmolzen, als die Türme explodiert sind. Vor langer Zeit schon. Haben sie deshalb so viele Köpfe? So viele Arme und Beine? Ja. Es kommt durch die Strahlung, die den Himmel so grün gemacht hat. Ich will hier wieder weg. Wir gehen bald weiter. Wir sind bald an der Mauer. Wir sind bald in Europa. Aber davor ist ein Minenfeld. Es ist sehr groß. Was ist ein Minenfeld, Papa? Alina. Papa. Es gibt einen Weg. Da ist ein Mann, der ihn kennt. Er wird mich heute Nacht hindurchführen und ich werde über die Mauer klettern. Aber die Mauer ist doch so hoch. Sie reicht bis an die Wolken, ich weiß. In einer Woche oder zwei bin ich oben. Ich will mitkommen. Du kannst nicht mitkommen. Du bleibst hier und ich hole dich nach. Ich will nicht bleiben. Ich will. Also gut. Ich nehme dich auf den Rücken. Heute Abend klettern wir hinauf. Ich kann schlecht atmen, Papa. Das ist die dünne Luft. Halt durch, Schatz. Es ist nicht mehr weit bis ganz oben. Was ist das für eine Mauer, Papa? Wer baut so was? Die Menschen auf der anderen Seite haben sie gebaut. Sie haben sie zu ihrem Schutz gebaut. Zum Schutz? Vor was? Vor den Menschen mit den Läusen und dem Fell. Vor uns? Ja, vor uns. Sie nennen uns Mutanten, aber wir werden auch bald sein wie sie. Genau wie sie. Dieses Haus hier, es ähnelt sehr dem Haus, in dem meine Familie gelebt hat. Aber das stand nicht im Wald. Es stand inmitten von Ländereien. Es war ein riesiger Besitz. An der Grenze zwischen Litauen und... Wir mussten immer wieder die Flut aufhalten. Oh! Schöne Tiere. Neue Züchtung. Ich zeige dir heute Abend meine Hunde. Die Katzen. Du wirst staunen. Ein wunderbarer Besitz, Milton. All das Land und dieses Haus, wirklich imposant. Ja, wirklich. Es hat deiner Familie gehört, all das. Was für eine glückliche Fügung, dass du es zurückkaufen konntest. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ja, doch. Du hast recht, Max. Ich wollte es immer zurückkaufen. Ein Traum wird wahr. Ja, ein Traum. Komm mit rein. Die Jagdgesellschaft ist sicher schon da. Wir wollen sie nicht warten lassen. Gentlemen, auf die Zivilisation. Auf die Zivilisation. Dieses Land hat immer uns gehört. Von Anbeginn der Zeit. Sehen Sie nur die Rüstung, die Porträts an den Wänden dieses Saals. Sie reichen bis ins Mittelalter. Vater. Meine Familie hat dieses Land mit aufgebaut. Wir haben eine Verantwortung, es zu erhalten. Wir haben die Verantwortung, die menschliche Zivilisation zu schützen und unsere Kultur. Und wir sind bereit, uns dieser Verantwortung zu stellen, verdammt! Ja! Geh lieber nicht zu nah ran. Unglaublich. Wahre Höllenmonster. Und so groß. Manimals. 5 Zentimeter lang, Reißzähne. Sind sie wie deine Pferde? Auch Züchtungen aus... Aus Mutanten, natürlich. Menschenhunde. Ihre Blutgier ist grenzenlos. Komm, ich zeig dir meine Katzen. Oh. Sie sind sehr zutraulich. Und anhänglich. Sie sind rollig. Du kannst sie füttern, wenn du willst. Oh, die Gestreifte mag mich. Ich schenk sie dir. Milton, diese Jagd morgen. Was ist damit? Wie oft macht ihr das? Regelmäßig. Es schaffen immer wieder welche über die Mauern aus den verseuchten Zonen, wo man sie immer höher baut. Wir müssen regelmäßig jagen. Es soll auch schon hier sein. Kobalt, Strontiums. Kommt zu uns, trotz der Mauern. Und die grünen Läuse. Sie höhlen die Gebäude aus. Sie sollen schon unter den Städten sein. Dieses Haus ist sicher. Egal, was draußen geschieht. Da drüben! Da drüben ist noch ein ganzes Rudel. Gib mir mal das Fernglas. Was siehst du? Ja, wir scheinen alle erwischt zu haben. Was ist das da vorne? Hier, der dunkle Fleck im Gras. Ein Mutantenkind. Es ist unverletzt. Die Hunde werden es zerfleischen. Was machen wir, Milton? Wir können nichts tun. Ich hätte Appetit auf Fleisch. Man hat uns doch was zu essen versprochen. Ich hätte Appetit auf Fleisch. Ein blutiges Steak vielleicht. Finden Sie das eigentlich gar nicht seltsam? All das hier? Dieses Haus mitten im Wald? Diese Bewohner, die uns offenbar erwartet haben? Wohnt hier niemand außer dieser Frau und diesem kleinen Mädchen? Ich bin sicher, das klärt sich alles auf. Morgen wissen wir mehr. Ich darf eigentlich gar nicht hier sein. Ich werde erwartet. Eine wichtige Besprechung in Hellington. Ich bin sicher, wir werden bald dort sein. Wir werden alle bald in Hellington sein. Es gibt offenbar kaum noch Möglichkeiten, der Plan... Wir müssen weg, Milton. Ganze Landstriche sind... Wir müssen dieses Land verlassen. Ausgeschlossen. Der Städte senken sich, bekommt hier niemand weg. Ebenso wie Familie hat hier seit Jahrhunderten gelebt. Man schätzt, wach auf! Das von den Leuten befallene Tunnelsystem... Die großen Städte sind schon betroffen. Sieh dir doch die Nachrichten an. Wieder sind mehrere Wolkenkratzer in der Frankfurter... Ich gehe nicht weg. Dieses Haus wird noch Jahrhunderte stehen. Was ist das? Was meinst du? Da, an den Wänden. Da rieselt Sand aus den Fugen. Ausgeschlossen. Wir müssen hier raus! Labrador, es soll noch frei sein. Frei von Läusen. Wir haben es bald geschafft, Max. Wie viel hast du bezahlt? 27 Millionen. Für jeden von uns. Hierüber! Hier ist es zu seicht für die Blutmoränen. Hier kommen wir an Land. Hast du noch jemanden gefunden? Nein. Wir scheinen wirklich die einzigen Überlebenden zu sein. Das Boot war völlig überfüllt. Die meisten konnten nicht schwimmen. Und dann die Blutmoränen. Diese Schleuser sind wirklich gewissenlos. Wir haben es geschafft. Nur das zählt. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Es ist freies Gebiet. Es gibt hier keine Läuse. Keine Läuse, weit und breit. Aber wer lebt hier? Mutanten? Und wenn schon. Jetzt leben wir hier. Morgen versuchen wir uns durch diese Schlingpflanzenwälder zu schlagen. Oh, endlich. Ich dachte schon, wir finden nie raus. Wie selbst. Gibt es hier keine Siedlung? Irgendwo muss doch jemand wohnen, der uns was zu essen geben kann. Dem Hügel. Ich sehe nichts. Die Sonne blendet so in diesem grünen Dunst. Ich glaube, es sind Mutanten. Sie haben überall Fell. Sie sind bewaffnet. Und sie reiten auf Menschen. Was sagst du? Hörst du das? Menemans. Die erkenne ich überall. Sie kommen hierher? Hey! Hey! Ihr da! Hör auf mich! Sie haben uns gesehen! Wir kommen aus Europa! Wir wollen was zu essen! Wir haben keine Läuse! Hört ihr? Wir haben keine Läuse! Ich träume manchmal, wie mich Hunde zerreißen. Ich kann es spüren. Ich sehe, wie sie Teile von mir davontragen und verschlingen. Das muss ein Traum sein. Das kann ja keine Erinnerung sein. Eine Art Vision. Sie kennen das auch? Ja. Kann ich noch etwas von dem Wein haben, bitte? Natürlich. Oh, warten Sie, junge Frau, ich helfe Ihnen. Das Tablett ist doch viel zu schwer für Sie. Es geht schon, vielen Dank. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ich bin das Zimmermädchen. Ich bringe Ihnen das Essen. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Es sieht köstlich aus. Wunderbar, wir sind am Verhungern. Es ist Huhn. Frisches Huhn. Ich mag Huhn. Es riecht sehr gut. Möchten Sie noch mehr Wein? Und Brot? Gern. Vielen Dank. Sagen Sie... Ja? Sie wohnen auch hier? Ich bin das Zimmermädchen. Ich bringe Ihnen noch mehr Wein. Und Brot. Vielen Dank. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Es ist Huhn. Robert? Was ist mit Ihnen? Haben Sie keinen Hunger mehr? Dieses Mädchen... Das Zimmermädchen, ich glaube, ich kenne sie. Sie sind ihr schon mal begegnet? Ich habe sie schon mal gesehen. Irgendwo. Wie ist das gelaufen? Ich dachte, diese Konferenz geht nie zu Ende. Wir müssen morgen noch mal einige Punkte durchsprechen. Geht klar. Oh Mann, bin ich müde. Hätte den Whisky nicht trinken sollen. Lass dich bloß nicht angetrunken am Steuer erwischen. Hier ist weit und breit kein anderes Auto. Außerdem, ich genieße Immunität. Hättest du wohl gern. Oder? Hey, es wird erzählt, du gehst nach Paris. Ist da etwas dran? Ich werde tüchtige Mitarbeiter brauchen. Wäre das was für dich? Dreifaches Jahreseinkommen? Apartment an der Champs-Élysées? Auf Staatskosten? Den muss ich dafür umbringen. Sag ich dir morgen. Wow. Was? Das Motorrad da vorne, da sitzt eine Frau drauf. Woher willst du das wissen? Wenn du diesen Hintern sehen würdest, würdest du dich fragen. War noch dieselben Probleme mit Susan. Lass mich bloß in Ruhe. Na gut, bis morgen. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Das sagt der Richtige, Max. Na? Du scharfe Maus? Warum fährst du denn so langsam? Angst vor dem bisschen Nebel? Stinkefinger. Das ist aber nicht nett, Süße. Na, kriegen wir jetzt Angst? Ja. Hallo, hier bin ich. Sitze gleich auf deinem Arsch. Scheiße. Verdammte Scheiße. Du hast was getan? Bist du verrückt? Gerade reden wir noch von Paris und du baust so einen Mist. Hat dich jemand gesehen? Nein. Die Straße ist noch immer leer. Keine Lichter bis zum Horizont. Was ist jetzt? Ich kann das nicht. Ich muss nachsehen, ob sie verletzt ist. Sie vielleicht ins Krankenhaus bringen. Robert! Ich ruf dich wieder an. Hallo? Was ist passiert? Sind Sie verletzt? Er hat mich bedrängt und dann hat er mich plötzlich gestreift und ich habe mich überschlagen. Mein Bein. Ist es gebrochen? Oh, es blutet. Es hört gar nicht mehr auf. Vielleicht die Oberschenkelarterie. Ich rufe einen Notarzt. Ja. Ja. Ja, pressen Sie die Hand drauf. Fester. Oh, dieses Schwein. Den krieg ich dran. Ich habe mir seine Nummer gemerkt. Sicher war es keine Absicht. Ein bedauerliches Unglück. Oh, den krieg ich dran. Der wird seines Lebens nicht mehr froh. Lassen Sie mich die Wunde mal sehen. Ich bin Arzt. Nein, nicht. Was machen Sie da? Nehmen Sie die Hand weg. Nein, was soll das? Lassen Sie meine Hand los. Ich will es mir nur ansehen. Es blutet so stark. Da ist ein Auto. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ganz ruhig. Man kann uns von der Straße aus nicht sehen. Entspann dich. Es ist gleich vorbei. Es ist gleich zu Ende. Haben Sie getankt? Nein. Ich brauche nur den Schlüssel zum Waschraum, bitte. Ich hatte eine Panne und ich habe mir das Jackett versaut. Es ist alles voller Ölflecken. Hinten neben dem Parkplatz. Sie müssen Münzen einwerfen. Oh, ich habe keine. Können Sie mir den wechseln? Was ist das für ein Schein? Der ist ja uralt. Keine Ahnung. Was für eine gottverdammte Scheiße. Das gibt's doch nicht. Was heißt, sie liegt in deinem Kofferraum? Hast du sie mitgenommen? Nein, hab ich nicht. Ich hab sie dort gelassen. Neben dem Motorrad, in dem Gestrüpp. Und jetzt liegt sie im Kofferraum. Ich hab das Blut nicht abbekommen und wollte die Jacke in den Kofferraum. Und da lag sie, Max. Ich dreh langsam durch. Allerdings, was du da erzählst, ergibt keinen Sinn. Jemand muss sie reingelegt haben, als ich in diesem Waschraum war. Jemand hat sie gefunden, hat mich beobachtet und ist mir danach gefahren. Und hat mir die Tote in den Kofferraum gelegt, als ich im Waschraum war. So muss es gewesen sein. Robert. Und jetzt beobachtet er mich sicher. Er ist hier. Irgendwo. Und beobachtet, wie ich reagiere. Aber warum holt er nicht die Polizei? Robert, bist du sicher, dass du es nicht selbst warst? Natürlich! Schon gut. Hör zu. Du gehst jetzt zurück in diese Tankstelle. Kaufst einen verdammten Klappspaten oder irgendwie sowas und fährst dann zum nächsten Waldweg, den du findest. Ja. Ja, das mache ich. Sie haben ja gar nichts angerührt, Robert. Schmeckt es Ihnen nicht? Sie hatten doch solchen Appetit auf Fleisch. Haben Sie schon mal ein Tier angefahren? Und in den Kofferraum gelegt? Es kann passieren, dass die Leichenstarre schon eingesetzt hat, wenn man es wieder herausnehmen will. Man muss einige Knochen brechen. Verdammtes Miststück. Jetzt komm schon raus da. Hallo. Liebes. Tut mir leid, dass es so spät geworden ist. Eine Panne mit dem Wagen. Wie spät ist es? Schon 3 Uhr. Ich habe eine Tablette genommen. Lass mich schlafen. Ja, Schatz. Schlaf weiter. Ich mache mir nur noch einen Drink, dann komme ich auch. Du bist ja ganz kalt. Warte, ich rubbel dich warm. Was? Was ist mit deinem Arm? Was heißt, sie lag in eurem Bett? Sie lag zwischen uns. Die verdammte Leiche lag zwischen uns im Bett. Ich dachte erst, es ist Susan. Du hast sie mit nach Hause genommen? Jemand muss sie wieder ausgegraben haben. Und hat sie euch ins Bett gelegt? So muss es sein. Hörst du dir selber zu? Glaubst du, das war sie? Die Leiche? Glaubst du, sie kommt immer wieder zu mir zurück? Wie ein scheiß Bumerang? Wo bist du jetzt? Auf der Müllkippe. Dann verschwinde dort. Nein, ich warte, bis sie in der Häckselanlage landet. Der Bagger ist schon an der Stelle, wo ich sie verscharrt habe. Jetzt muss er sie auf der Schaufel haben. Ja, ich sehe ihre Hand. Ich erkenne die Fingernägel. Rot lackiert. Diesmal bleibt nichts mehr übrig. Nichts, das zurückkommen kann. Will ich sehen, wie sie da wieder rauskommt. Fahr zur Hölle, Miststück. Robert, hör zu. Du meldest dich am besten krank. Ich regle heute alles im Büro. Wir trinken einen auf den Schreck, wenn wir in Paris sind, was? Vergiss Paris. Und ruf mich nie wieder an. Wo warst du denn heute Morgen? Diese Schlaftabletten haben es wirklich in sich. Ich musste noch was erledigen. Aber ich habe mir heute freigenommen. Wie kommt denn der ganze Dreck in unser Bett? Tut mir leid, ich habe wohl nicht gemerkt, dass ich mich mutzig gemacht habe. Die Panne. Na ja. So, ich habe uns einen Lunch gemacht. Du musst doch Hunger haben. Ja, danke. Ich habe tatsächlich Hunger. Sehr gut. Und vor allem das Fleisch, nicht wahr? Aber... Was denn? Ich hatte eigentlich Huhn gekauft. Das schmeckt aber wie Kalb oder Lamm. Würzig und doch zart. Ausgezeichnet. Aber das ist doch kein Huhn. Was ist das nur? Was hast du? Ich habe auf was Hartes gebissen. Ich hoffe, ich habe mir nicht die Krone abgebrochen. Was ist denn das? Ein Knochensplitter. Und das? Das sieht ja aus wie ein Fingernagel. Rot lackiert, aber wie kommt der denn in das Fleisch? Der Korridor nimmt gar kein Ende. Es ist ein großes Anwesen. Wie geht es Ihrem Fuß, Freddy? Schon viel besser, danke. Er scheint völlig verheilt zu sein. Der Knöchel war doch gebrochen. Wie ist denn das möglich? Bitte, kommen Sie. Hier sind Ihre Zimmer. Die beiden dort vorn sind für Sie, meine Herren. Dort, wo die Türen offen stehen. Dies hier ist Ihres, Freddy. Na dann, gute Nacht, Freddy. Erholen Sie sich. Gute Nacht, Milton. Gute Nacht, Robert. Gute Nacht. Kommen Sie, Freddy. Hier herein. Dieses Zimmer ist für Sie allein. Es hat auf Sie gewartet. Die Tür hat ja gar keine Klinke. Sie schließt sich von allein. Aber... Gehen Sie hinein. Ich sehe gar kein Bett. Was ist das für ein Zimmer? Es... Hey! Hallo? Wie geht denn die Tür wieder auf? Hallo? Hören Sie mich nicht? Was ist denn das für ein Zimmer? Es wird ja immer kleiner. Es wird immer kleiner. Aber... Inzwischen sind die Bergungsarbeiten nahezu beendet. Seit nunmehr 15 Stunden versuchen die Rettungskräfte, die nur Minuten nach dem Unglück vor Ort waren, Verletzte aus den Trümmern zu befreien. Wie nun mit ziemlicher Sicherheit feststeht, hat ein Radbruch in Höhe des Speisewagens gestern Abend kurz vor Mitternacht zum Entgleisen des Zuges geführt. Glücklicherweise konnten nahezu alle Passagiere lebend geborgen werden. Nur für drei Fahrgäste, zwei Männer und eine Frau, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks noch im Speisewagen befanden, kam jede Hilfe zu spät. Sie müssen sofort tot gewesen sein. Warum denn dieser Gesichtsausdruck, dieses Entsetzen? Dramaturgie Natalie Challis.